all diesen Geschichten ist die Erzählung gemein, dass sich ein Mann nach seinen romantischen Vorstellungen und sozioökonomischen Bedürfnissen eine Frau bastelt, die nur dazu da ist, ihn zu ergänzen und ihm zu dienen. Die ideale Muse birgt also das Narrativ einer Weiblichkeit, die ihre Erfüllung in der Unterwerfung findet. Fußnote: Eine moderne Version der idealen Muse ist das sogenannte Manic Pixie Dream Girl, die der Filmkritiker Nathan Rabin ausgemacht hat. Sie dient dazu, den grüblerischen, schwermütigen Protagonisten, meist ein unverstandenes Genie, durch ihre quirlige, impulsive, juvenile Art unbekümmerte Lebensbejahung zu lehren. Die eben erwähnte Ruby Sparks ist übrigens eine Dekonstruktion dieses Konzepts. Ende der Fußnote. In der Tradition dieser Frauenfiguren steht auch die Androiden Ava aus dem Film Ex Machina von 2015 von Alex Garland. Oder besser, Ava ist eine schlaue Dekonstruktion all dessen. Der Protagonist Caleb, ein junger Programmierer, gewinnt einen Aufenthalt im Anwesen des exzentrischen Erfinders Nathan, der heimlich künstliche Intelligenz erforscht. Caleb wird in dessen Forschung eingeweiht und soll mit der Androiden Ava einen Test durchführen, der dem sogenannten Turing-Test nachempfunden ist, bei dem es darum geht, festzustellen, ob eine künstliche Intelligenz einen Menschen erfolgreich davon überzeugen kann, keine künstliche Intelligenz zu sein. Wie sich jedoch herausstellt, wird nicht die Androiden, sondern Caleb getestet. Nathan will beobachten, wie die eingesperrte künstliche Intelligenz den romantisch interessierten Caleb manipuliert, um ihn zu ihrem Fluchthelfer zu machen. Nachdem sie beide Männer tödlich verwundet zurücklässt, erreicht sie ihr Ziel: Freiheit. Aus der scheinbar gezähmten Frau wird wiederum die Frau als kaum zu kontrollierende, destruktive Gewalt.